Kundgabe 872. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.04.1939. Irdische Tätigkeit. Geistige Unterstützung. Göttliche Kraft. Glaube. Die Lasten der Erde werden immer erträglich sein, so du deines Heilands nicht vergissest. Und so werde dir heute eine Kundgabe, die sich auf die irdische Tätigkeit bezieht und somit beachtenswert ist. Wer in immerwährender Arbeit des Herrn Segen und Beistand erbittet, wird sie mit Leichtigkeit überwinden, denn alle Kraft fließet ihm nun zu. Ihr müsstet bedenken, dass ihr doch nichts ausführen könnt, ohne diese Kraft, die von Gott ausgeht. Dass diese Kraft auch nicht begrenzt ist, sondern es lediglich an eurem Willen liegt, in welchem Umfang ihr sie anfordert oder erbittet. Es werden daher die Menschen ganz verschiedene Leistungen vollbringen und demnach auch verschieden schöpferisch tätig sein. Die Einstellung zu Gott oder auch die Einstellung zur Gegenmacht ist immer maßgebend für den Erfolg, denn auch die Gegenmacht unterstützt den Menschen in unglaublichster Weise, um ihn dadurch in ihren Bann zu bekommen. Doch wird immer das Denken des Menschen ausschlaggebend sein, welche geistige Kraft Unterstützung gewährt. Es muss der Mensch, der die Güte und Liebe Gottes anfordert, erklärlicherweise auf weit stärkere Unterstützung rechnen können, als wenn sein Denken sich in rein irdischen Sorgen bewegt und er des göttlichen Herrn nicht gedenkt. Die Kraft Gottes kann in unfassbarem Maß dem Menschen zugehen, so dass er Arbeiten spielend bewältigen kann, die im irdischen Sinn größter Anstrengung bedürfen. Doch muss eben das Erdenkind im vollsten Vertrauen zum Vater im Himmel stehen. Dann ist ihm jede Unterstützung gewährt und er jeder eigenen Sorge enthoben, so er das Seine dazu tut, um die göttliche Kraft nutzbringend zu verwenden. Es wirket der Herr durch den Menschen. Ihm ist alles möglich, kein Hindernis unüberwindbar, keine Arbeit zu groß oder zu schwer. Und so diese Macht und Kraft aus Gott erbeten wird, geht sie unmittelbar auf den Menschen über, der da glaubet. Doch euer Glaube ist noch schwach und schrecket zurück vor jeder Probe. Und so ihr diesen Glauben nicht stark werden lasset, werdet ihr noch oft unüberwindlich Erscheinendem gegenüberstehen und euch bewähren müssen. Und darum musst auch du ringen um den starken, unerschütterlichen Glauben. Willst du die Kraft aus Gott aufnehmen und stets und ständig Träger göttlicher Kraft bleiben? Diesen Glauben so zu gestalten, dass er in allen Versuchungen oder Lebensproben nicht wankend wird, ist der alleinige Zweck aller Anfechtungen, die über dich kommen und denen du, immer im Hinblick auf den Heiland, tapfer widerstehen sollst. Amen.